Herr Kommissar, ich bin sehr traurig. Ich habe bei Sie festgehalten und ganz unschuldig. Ja, ich weiß. Aber nun haben wir doch bei Ihrer Festnahme ein kleines Päckchen mit Haschisch gefunden. Beziehungsweise wir hatten bemerkt, dass Sie also das Päckchen weggeworfen hatten. Nein, ich habe nicht weggeworfen. Doch, bitte, ich geworfen weg, weil mir geben wollte Peri. Er wollte schenken und ich gesagt, nicht damit. Woher und seit wann kennen Sie Ihren Freund? Was Freunde? Na, den Herrn Peri. Oh, Peri, nicht Freunde. Ist er nur Bekannter? Bekannter? Ja, so, ich meinte so. Na schön, ja, also das genügt auch. Und ich meine, woher kennen Sie ihn? Seit wann machen Sie Geschäfte mit ihm? Geschäfte? Ich nicht mache Geschäfte mit ihm. Ich nur mal trinke mit ihm einen Kaffee. Aha. Und das soll ich Ihnen jetzt glauben? Ja, ich schwöre Ihnen von meiner seligen Mutter, ich... Ja, schon gut. Der andere erzählt Ihnen genau das Gleiche, Hetzet. Berlin hat so gute Menschen. Ich nicht verstehen, warum ja, ich... Ja, schon gut, Herr Peri. Nun sagen Sie mir nur, wo haben Sie sich wirklich während der letzten 2 Wochen aufgehalten? Aber ich schon gesagt, bei Freundin drüben, hinter der Mauer, ich Und war... Und dabei bleiben Sie? Nein, ich jetzt hier. Ja, das wissen wir. Das haben wir schließlich gemerkt. Ja. Aber wir haben auch gemerkt, dass Sie uns die Unwahrheit gesagt haben. Ich? Ja, Sie haben in einem Haus am Brandenbergweg gewohnt, und zwar Nummer 17. Stimmt das nicht? Brandenbergweg? Ah ja. Oh, ja, ich weiß, deine gute Mensch hat Tasche von mir. So, hier ist die Tasche. Mhm. Ja, ich möchte... Ihnen nur vorschlagen, bevor Sie die Büchse öffnen, ja, machen Sie auch mal das Fenster auf. Ich kann Ihnen sagen, wenn mir das zu Hause passiert, ich würde mal davor kündigen. Bitte. Ja, die Geschmäcker sind verschieden, Frank. Außerdem, was Ihre Frau angeht, dann nehmen wir Sie ja nicht mehr so ernst. Da müssten Sie schon 10-mal geschieden sein. Natürlich ebenso oft wieder verheiratet. Also das kennen wir ja schon. Ja, nun machen Sie die Büchse ruhig mal auf. Ja. Bitte. Und sowas ist einer noch? Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Ja, also, nun nehmen Sie mal richtig was raus davon. Die nähere Untersuchung der Büchse ergab, dass sich nach Entfernen einer höheren Schicht stark riechenden Fettes 2 sogenannte Brote gepressten Rauschgiftes, gewonnen aus indischem Hanf, bekannt unter dem Namen Haschisch, unmittelbar über dem Boden befanden. Ja. Ein ähnliches Ergebnis ergab... Soll ich dazu schreiben, Herr Frank? Ein Ergebnis ergab? Ach, du liebe Güte, Frau Müller, ja. Vielleicht bin ich schon ein bisschen benommen. Also, sagen wir... Ähnliches stellte sich heraus. Ja, das ist gut. Oh, Sie sind ja ein Engel. Ja, also, Ähnliches stellte sich heraus bei der näheren Untersuchung der Pakete. Nachdem dieselben aufgeschnitten... Warum dieselben, Herr Frank? Es kann sich doch nur um die gehandelt haben. Und machen Sie mich doch bitte nicht nervös, Frau Müller, nein. Also dann, nach Aufschneiden der Pakete stellte sich ein... Nein, bitte, warten Sie. Ergab sich ein ähnliches... Ergebnis? Resultat. Auch unter den Datteln versteckt fanden sich... Wir... Ja, fanden wir weitere Brote von Haschisch. Jeweils etwa 2 Kilo schwer. 2 Kilo schwer? Ja. Jedoch... Jedoch? Ja, jedoch war eines der Brote nur noch zur Hälfte vorhanden. Es besteht deshalb der dringende Verdacht, dass diese Menge an Haschisch schon veräußert worden ist. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Peri? Ist das auf die uns bekannte Weise gekochte und dann gepresste Haschisch oder Marihuana oder wie Sie es nun nennen wollen, das eine wie das andere ist dasselbe und in derselben Weise gefährlich, Ist das nun so, na also, so durch Zufall in Ihren Reiseproviant geraten oder wie wollen Sie das erklären? Ja. Ja, also nun reden Sie doch schon. Es hat doch jetzt keinen Sinn mehr zu leugnen. Die Sachen sind doch an Ihrem letzten Aufenthaltsort gefunden worden. Deshalb haben Sie uns auch nicht erzählt, wo Sie zuletzt gewohnt haben. Sie wollten uns einreden, Sie wären bei einer Freundin im Ostsektor Berlins gewesen. Ich auch da war, Herr Kommissar. Ja, ja. Mal, nicht wahr? Aber nicht die ganze Zeit. Niemand von uns ist damit geholfen, dass er sich mit der anderen Seite rausredet und so wenig wie denen da drüben. Sie haben den Großteil der Zeit hier am Brandenbergweg 17 gewohnt. Und da haben wir auch die Sachen gefunden, um die es sich hier dreht. Herr Kommissar, ich so viel halten von hier und da, ich habe gedacht, alles auf Welt kostet Geld. Aber woher nehmen, wenn studieren in Berlin... Ja, also nun fangen Sie bitte nicht damit an. Wer bei uns ehrlich studieren will, der findet auch seine Unterstützung. Das sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Geben Sie lieber zu, dass Sie hier gute Geschäfte machen wollten. Herr Kommissar, Geschäfte gehören zu leben? Gut, ja, ich wollte Ihnen mitnehmen, aber ich habe nicht gehabt Glück. Nicht? Nein. So. Ja, dann sagen Sie mir doch mal, wo das eine halbe Brot geblieben ist. Ich meine, das eine halbe Brot von der Haschischmasse. Ja, nun reden Sie doch, Mann. Wir bringen es ja doch heraus. Selbst wenn es ein paar Tage länger dauert. Herr Kommissar, ich habe ihn gegeben an zwei, wo ich nicht weiter kenne. Ja, das ist immer wieder der letzte Ausweg. Zwei Unbekannte. Wir haben unter Ihren Notizen eine Reihe von Adressen gefunden. Wir werden sie alle durchgehen, aber wenn Sie glauben, dass Ihnen das noch hilft? Es wird ihm nicht genügend helfen, Herr Z. Ein paar Adressen beziehen sich offenbar auf mögliche, auf künftige Kunden. Und zwei davon betreffen deutsche Studenten. Das heißt, diese beiden jungen Herren sind wohl immatrikuliert, nur studieren, das tun sie offenbar nicht. Ein Jammer. Naja, sind ja Ausnahmen, Herr Z. Naja, das weiß ich, aber trotzdem... Das ist jedermanns Nachteil, der die Türen offen hält. Und machen Sie mal Ihr Haus auf für eine Party. Sie können nie wissen, ob unter den Gästen, wenn Sie sie nicht von vornherein kennen, womöglich ein Taschendieb ist. Tja. Ich weiß so gut wie Sie, Frank, dass gegen diese Feststellung wieder ein paar Leute protestieren werden. Aber es ist einfach die Wahrheit. Die Wahrheit, mit der wir fertig werden müssen. Ja. Tja, wer sind denn nun diese beiden Studenten oder... sogenannten Studenten, die der Herr Peri da angegeben hat. Ich will sie mir gerade herholen, Herr Z. Roststift? Ja. Haschisch? Ja. Ach, Sie haben wohl einen kleinen Fohl, Herr Kriminalbeamter. Na. Ist das Ihre Redeweise? Ich weiß jedenfalls von nichts. Das lasse ich mir auch nicht bieten. Ich werde Ihnen meinen Sekundanten schicken. Ja, das tun Sie nur. Säbel, Herr Student. Nein, Pistole. Das liegt mir ein bisschen näher, wissen Sie, berufsmäßig. Ach, Sie können mich Götz von Berlichingen. Diese Art von Satisfaktion ist mir neu, junger Mann. Ich möchte sie nicht gerne annehmen. Aber vielleicht kann mir Ihr Herr Kommilitone ein anderes Angebot machen. Also, ich weiß nicht recht. Ehrlich gesagt, was Sie von mir wollen, Herr Kriminalbeamter? Ehrlich gesagt, wissen Sie es wirklich nicht? Wir wissen, dass Sie von einem Bekannten, soll ich den Namen nennen, eine Portion Roschgift übernommen haben. Und das doch wohl nur zu dem Zweck ist, zu vertreiben, oder? Nun, wäre es nicht besser, Sie antworten auf meine Frage? Schön, Sie wollen also nicht. Ja, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir werden bei Ihnen eine Haussuchung durchführen. Eine Haussuchung? Ja. Ich glaube, das ist nicht nötig. Sie werden bei mir nichts finden, Herr Kriminalbeamter. Nun, sind Sie dessen so sicher? Ja. Herr Kriminalbeamter... Ich kann es mir nicht leisten, in einen schlechten Ruf zu kommen. Es ist sehr schwer, aber ich will Ihnen lieber alles sagen. Ja. Ich dachte, und mein Freund auch. Ja? Wir dachten, wir könnten uns so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Mhm. Das reicht ja selten, wenn man studiert. Ja, das weiß ich doch so gut wie jeder andere. Ich weiß aber ebenso, dass viele Studenten oder überhaupt sonst alle... durchaus Wege finden, sich auf saubere Weise etwas zu verdienen. Ja, sicher. Und das wäre für uns auch besser gewesen, bloß... Tja. Naja, wie wir davon gehört hatten, von dem Rauschgift da. Ich dachte, aber das ist ja nun zu spät. Wir haben uns darauf eingelassen, wir haben dem Mann so eine halbe Packung abgenommen. Na also. Und wie viele haben Sie davon verkauft? Noch gar nichts. Haben Sie selber davon etwas genommen? Ich meine, für sich? Nein, nein. Davor hatte ich Angst. Wenn man sich so etwas erstmal angewöhnt hat, dann... Also, so gescheit waren Sie wenigstens. Ich glaube, ich war eben gar nichts gescheit, Herr Kriminalbeamter. Aber nun ist das ja mal passiert. Tja. Wenn ich Ihnen sage, in meinem Zimmer werden Sie nichts finden, dann ist das die reine Wahrheit. Das Paket mit diesem Haschisch liegt in dem Keller von dem Haus, wo ich wohne. Im Keller? In dem allgemeinen Keller. Der ist offen und da kann jeder rein. Hm? Es ist in braunes Packpapier eingewickelt. RF steht da drauf, mit Rotschrift. RF? Das ist mein Monogramm. Und das Päckchen liegt hinter dem dicken Abflussrohr, gleich neben der Tür. Ja. Bitte holen Sie es da. Aber ich muss doch nicht dabei sein. Bitte, Herr Kriminalbeamter, Sie können sich doch den Keller von dem Hauswart zeigen lassen. Ja, so ein Keller für alle, den haben wir hier. Das ist der hier, Herr Kriminal. Was ist denn damit? Ja, ich möchte da nur ein kleines Päckchen herausholen. Ich habe den Auftrag dazu. Und da bitte ich Sie, dabei zu sein. Ja, wenn Sie meinen. Es handelt sich da um ein Päckchen in braunem Packpapier. Und es soll hinter dem dicken Abflussrohr gleich neben der Tür liegen. Ja, na, das müsste denn hier sein. Ja, und da war's dann auch, Herr Z. Das restliche halbe Brot, das uns noch gefehlt hat. Dann wäre die Sache also soweit für uns klar. Ja. Ja, wenn doch nur auch allen anderen klar wäre, wie teuflisch es geradezu ist, sich mit Rauschgift einzulassen. So oder so. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Joachim Schulz, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Werner Oehlschläger.